Fantasie, so sei wie du, so handeln und so denken, so wie du. Dies ist, was ich mich manchmal frag, denn es vermisst mir oft den ganzen Tag. Du hast mich doch, weil ich so bin, so gern gemocht, doch hat's keinen Sinn, wenn ich jetzt anders werden soll, als ich bin. Weil ich bin, so wie ich bin, macht für mich das Leben nur Sinn. Drehst mich um, werde stumm und mein Lebensfreude ist rum. Drum lass mich bitte so, wie ich bin, weil man ist, so wie man ist. Ist für dich oft nicht leicht, ganz gewiss. Doch sei bitte nett und veränder mich nicht, weil mein Glück und meine Lebensfreude sonst vergeht. Sonst vergeht. Manche Dinge mag ich nicht, was ein anderer oft nicht versteht. Red mir nichts drei, lass mich so sein, wie ich.